Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation. Ja, das war Arabisch und ist eine der vielen Phrasen, die Fahum auf dem Smartphone abspielt, wenn Geflüchtete zum Beispiel auf irgendeinem Amt eigentlich einen guten Dolmetscher bräuchten, der aber nicht da ist. Forscher des Berliner Büros des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz haben sich mit Unterstützung der Technologiestiftung Berlin und des Rotary-Clubs Hamburg-Walddörfer drangesetzt, für Geflüchtete eine Übersetzungs-App zu entwickeln, die weit mehr kann als nur ein elektronisches Wörterbuch. Darüber habe ich mit den Wissenschaftlern Amar Ayach und Professor Hans Uskureit vom DFKI gesprochen. Und zuerst hat mir Hans Uskureit erklärt, was Fahum genau macht. In erster Linie hilft Fahum bei der Verständigung. Fahum heißt auch verstehen auf Arabisch. Sie übersetzt vom Arabischen ins Deutsche und vom Deutschen ins Arabische und spricht das Übersetzte auch aus. Darüber hinaus bietet sie den Geflüchteten ganz viele Informationen zu Land, Leuten und ihrem Status und ihren Angelegenheiten auf Arabisch, die über Internet bereitgehalten und immer wieder aktualisiert werden. Wie unterscheidet sich denn Fahum von anderen Übersetzungs-Apps? Ja, zum einen ist es die Dialogfähigkeit. Wir können bestimmte Dialoge in bestimmten Situationen garantiert korrekt übersetzen. Das kann zum Beispiel Google Translate nicht. Ja. Wir haben darüber hinaus auch die freie Übersetzung. Wenn man außerhalb dieser Sachgebiete geht, dann kann das System, so wie Google Translate, auch alles übersetzen. Aber für diesen garantiert korrekten Teil können auch Antworten gegeben werden, die dann wiederum korrekt übersetzt werden, sodass man zum Beispiel in einer medizinischen Situation beim Arzt eine Anamnese oder machen kann oder sich über seine Beschwerden unterhalten kann und wirklich jedes Stück korrekt garantiert übersetzt wird. Herr Ayach, wie macht denn das Fahum die Interaktion und Kommunikation zwischen Geflüchteten und Deutschen zu unterstützen? Wir haben zuerst gesehen, wo da kein Dolmetscher oder Übersetzungskräfte gibt. Dort haben wir uns richtig gut konzentriert. Ich habe mehrere Interviews mit Flüchtlingen gemacht, was die für Sätze brauchen oder Phrasen, was sie sagen möchten. Ich habe auch mit Organisationen wie AWO und so gesprochen. Die haben mir gesagt, zum Beispiel, ich brauche einen Stift oder können Sie das ausfüllen und solche Dinge und beim Arzt und alltägliche Situationen. Herr Uskureit, Ihnen lag ja die Tonalität der Kommunikationsbausteine bei der Entwicklung besonders am Herzen. Warum ist das so wichtig und wie kann man das in einer App überhaupt umsetzen? In der interkulturellen Kommunikation gibt es ja immer wieder Probleme, nicht nur dadurch, dass sachliche Missverständnisse da sind, sondern oft wird auch der falsche Tonfall und die falsche Ausdrucksweise gewählt, ja, die dann vielleicht in der anderen Sprache sehr unfreundlich klingt. Ich glaube, da gibt es gute Beispiele für, nicht? Also gerade zwischen Arabisch und Deutsch. Ja, von der Mentalität her, Araber sprechen sehr laut. Ich besonders spreche immer laut, meine Freunde sagen mir immer, ich spreche leiser. Deshalb sehen das manche Leute so als aggressiv. Das ist gut gemeint, so freundlich, aber von Ton her ist es immer so anders. Ja, und wir haben dann also sowohl von der Auswahl der Ausdrücke, ja, und von den Höflichkeitsfloskeln uns dann immer den Situationen angepasst. Das heißt also auf einer Behörde natürlich vielleicht eine andere Tonalität gewählt als im Smalltalk, ja, wenn man sich privat unterhält, sodass es auf den Gebieten dann nicht interkulturell zu Missverständnissen kommen kann, auch was das Emotionale angeht. Herr Ayach, kann die App auch beim Erlernen der deutschen Sprache helfen? Ja, ein arabischer Benutzer zum Beispiel kann mehrere Sätze so wieder spielen, so Audio, Ton und auch speichern und mit Arabisch so üben. So. Ja, solange bis eben die Aussprache passt. Der kann immer wieder seine Aussprache vergleichen mit dem Original. Ja, und hat natürlich auch die Sätze geordnet danach, ob die häufig sind, weniger häufig. Er kann sich also selbst eigentlich sein Programm schon zusammenstellen, ja, sich abspeichern immer die Sätze, die er üben will für eine Situation und die dann so lange sprechen, bis seine Aussprache auch dem entspricht, wie die Aussprache des Geräts ist, die natürlich völlig korrekt ist. Herr Uskureit, was hat denn das DFKI überhaupt bewogen, sich bei der Entwicklung dieser App zu engagieren? Ja, wir haben natürlich schon vorher in vielen Projekten Technologien entwickelt, die die Verständigung zwischen Menschen verschiedener Muttersprache erleichtern, zum Beispiel im Gebiet Tourismus oder auch bei internationaler Kundenbetreuung. Und in dem Fall waren wir jetzt dadurch, dass unser Berliner Standort gleich schräg gegenüber vom Lageso liegt, ja, dem berühmt-berüchtigten ersten Anlaufpunkt der Flüchtlinge im letzten Jahr, sehr nah konfrontiert eigentlich mit den Problemen, die da waren. Viele unserer Mitarbeiter haben dort geholfen, entweder durch Freiwilligenarbeit oder durch Sachspenden, Geldspenden. Wir sind jeden Tag dran vorbeigekommen und haben uns überlegt, weil wir gesehen haben, dass diese Verständigungsprobleme wirklich ganz im Vordergrund stehen. Damit beginnt schon mal alles, ja. Und haben uns überlegt, ob wir nicht aus den Technologien, die wir vorher mit unserer Spin-off-Firma Yokoi für Touristen entwickelt haben, auch was Spezielles machen könnten für die Situation der Geflüchteten, und haben mal mit dem Arabischen, was ja die Hauptsprache ist eigentlich, besonders für die syrischen Flüchtlinge, begonnen, weil wir einfach fanden, dass das ein wirklich guter Zweck ist. Die Apps sind beide schon im App Store, also sowohl für Android als auch für Apple iOS. Und die Bewertungen sind hervorragend. Das waren Amar Ayach und Hans Uskoreit vom DFKI Berlin über die Übersetzungs-App Fachum.